zieh das Koks vom Spiegel. Junge, ich bin drauf. Ich bin all das, was ihr Fotzen euch nicht traut. Ich bin cool, weil keiner meiner Freunde rappt. Du bist nur ein Keck. Zieh das Koks vom Spiegel. Junge, ich bin drauf. Ich bin all das, was ihr Fotzen euch nicht traut. Ich bin cool, weil keiner meiner Freunde rappt. Du bist nur ein Keck. Deutscher Rap lässt sich in den Arsch ficken. Ich putz deiner Mutter auf die Schamlippen. Es ist Frank, was für Beef. Dein Arsch, er wird jetzt aufgerissen. Stück Scheiße, deine Hurenmutter hat dich ausgeschissen. Angeklagt, 6 Monate Bewährungsfrist. Dein Vater denkt, dass das Sperma seine Ernährung ist. Du trainierst wie ein Opfer auf der Hantelbank. Zwischen deinen Beinen baumelt nur ein Transenschwanz. Ich bin Frank, involviert, dein Stress abgeht. Deshalb bin ich auch der meisterwerteste auf Rap-Update. Zu wenig Gangster, zu viele Justin Biebers. Zilla Battle jeden Tag für ein paar schwule Features. Deine Ökomutter, sie trinkt Hagebuttentee. Ich schau sie an und kann in ihren Augen die Nutte sehen. Alle Schwuchtel, 10 Wochen Programm. Du Hundesohn bist gegen mich nur ein gebrochener Mann. Zieh das Koks vom Spiegel, Junge, ich bin drauf. Ich bin all das, was ihr Fotzen euch nicht traut. Ich bin cool, weil keiner meiner Freunde rappt. Du bist nur ein Keck. Zieh das Koks vom Spiegel, Junge, ich bin drauf. Ich bin all das, was ihr Fotzen euch nicht traut. Ich bin cool, weil keiner meiner Freunde rappt. Du bist nur ein Keck. Diese Szene ist für mich ein Riesenhassobjekt, weil jeder zweite jedem dritten hier das Arschloch leckt. Alles Pussys, red nicht über mich, du Keck. Wisch dir lieber mal aus deinem Face die Wichse weg. Ich mach Real Talk von Brutalität. Du machst Real Talk, als hier wie man als Hurensohn lebt. Yeah, ich bin Gangster, mein Spiegelbild ist voller Koks. Ansagen auf Facebook, niedlich wie ihr Opfer droht. Fotze, mach hier nicht auf intellektuell. Die ganze Szene, sie ist für mich metrosexuell. Arrogante Spasten, unloyale Ratten. Während Felix bei mir bläst, kriegt der Klatsche auf den Nacken. Der Tag wird kommen, du startest dein Coming Out. Man nennt dich Bang, weil sie dich bang mit einer geballten Faust. Deutscher Rap ist eine schwule Plage, bald gibt es Kugelhagel. Maskulin, zieh das Koks vom Spiegel. Junge, ich bin drauf. Ich bin all das, was ihr Fotzen euch nicht traut. Ich bin cool, weil keiner meiner Freunde rappt. Du bist nur ein Keck. Zieh das Koks vom Spiegel. Junge, ich bin drauf. Ich bin all das, was ihr Fotzen euch nicht traut. Ich bin cool, weil keiner meiner Freunde rappt. Du bist nur ein Keck.